Das ist das Problem im Richterbuch. Im Richterbuch im zweiten Kapitel, da lesen wir, was das Problem der Israeliten war, als sie damals ins gelobte Land kamen. Dass sie eben nicht ganz klar mit den Baalen und Astarten gebrochen hatten, den Götzen der damaligen Zeit. Die Götter der damaligen Zeit sind aus den Völkern. Denn die Israeliten sagten, ja, wir haben hier diesen höchsten Gott, ja, und der ist ja auch gut mit uns gewesen, haben gute Erfahrungen mit dem gemacht, nicht? Auch Schilfmeter und gegen all die Feinde. Aber jetzt im Kulturland, Ackerbau, Viehzucht, Sesshaft werden, da brauchen wir doch die Götter der neuen Zeit, nicht? Wir wollen die Welt nicht vergessen, aber die neuen, die packen wir mit Zirkel zu, nicht? So Synkretismus, nicht so alles zusammen, manch nicht. Ist doch sowieso derselbe Gott. Das ist nichts Neues, das ist Wahrheit. Wir lesen in Richter 2, 4 Kapitel vorher. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und Astarten, verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten angeführt hat, und folgten den anderen Göttern nach und verließen je und jeden Herrn und dienten den Baalen und Astarten. Da kommt es. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hände von Räubern, und sie brauchten und verkauften ihre Hände, ihre Habe in die Hände der Feinde ein. Und sie konnten dem Feinden nicht widerstehen. Das ist ein Programm, das sich dann durch die ganze Geschichte Israels wiederholt. Sobald Israel abfällt von Gott, vom lebendigen Gott, dem einzigen Gott, mit anderen Göttern irgendwelche Dinge macht, geht alles schief. Geht alles schief, geht alles in Bach runter. Lesen Sie bitte einmal das nach, denken Sie nicht der Lazarus, ich weiß genau, was für der Code ist, der Bibel. Das ist ein Schafmacher, das ist ein Hetzer. Ich sage nur, was in der Bibel steht. Lesen Sie, der Prophet Hosea war, das sind 14 Kapitel. Hier geht es in jedem Vers darüber nicht. Ihr seid abgefallen, ihr seid abgefallen, ihr seid abgefallen, habt ihr Wahlen gebildet. Das lesen Sie aber nicht, dann gibt Sie dahin. Lesen Sie nach bei Jesaja, lesen Sie nach bei Ezekiel, überall im ganzen Alten Testament, lesen auch im Neuen Testament. Das will dieser Gott nicht. Und auch nicht so ein bisschen, da ist er ganz gängig. Da muss absolute Reinheit sein. König Salomo, der große, große, große König Salomo, nicht? Der sein Herz bei Gott hat, nicht? Über zweimal erschienen ist zum Ende seiner Regierungszeit. Da lässt er sich von seinen Frauen bequatschen. Sie haben Tempel gebaut für den Herrn. Aber da lässt er eben auch noch für den Milchkosch und den Kemosch und der Tante seine Nebenfrau mit Gott auch noch einen Tempel bauen, damit es denen gut geht, nicht? So ein ganz humanistischer Typ zum Ende seiner Amtszeit hat, nicht? Nicht nur meinen Gott, denn ich war auch für meine Nebenfrauen. Die haben doch ihre alten Aberglauben schon so auch reden können in Israel. Das steht in der Bibel, 1. Könige 11. Und da wurde der Herzzorn nicht über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn über Israels abgewandt hat. Und das Reich geteilt. Da kann Israel nicht mehr bestehen bleiben. Das ist nicht ein bisschen was. Das ist ganz, ganz elementar für diesen Gott. Und es ist ganz wichtig, dass das, was hier passiert in dieser Geschichte, nicht die Idee von irgendeinem Menschen ist, sondern dass Gott es antwortet. Und jetzt möchte ich Ihnen weiter erzählen, wir sitzen heute Abend noch hier von all diesen Dingen, wo Gott klare, alleinige Verehrung von ihm fordert und das andere mit den anderen Göttern und Götzen, dieses Verständnis und das Mitgehen und all die Toleranz, nicht? Und wir müssen doch auch dieses noch hundertprozentig ablehnen. Das ist nicht so wahr. Das ist ganz wichtig. Der erste Punkt, die Reinigung seiner Götzen von den fremden Göttern wird von Gott befohlen. Das zweite, diese Reinigung muss am eigenen Haus einsetzen. Ganz Israel ist verdorben und Israel wird geschickt, wirklich Israel zu reinigen. Aber womit er beginnen muss, ist die Reinigung des eigenen Hauses. Denn in seines Vaters Haus, da steht so ein furchtbares Götzenbild. Steht ein Baalsbild und ein Aschera-Bild halt nicht. Da muss er anfangen. Das geht nicht so lange an, nicht? Sobald er berufen ist, sobald du da als der Tribunen gehst, dann muss Schluss sein mit dem Götzendienst im alten Haus. Das ist auch so, wenn ich Christ werde. Dann muss Schluss sein mit dem Götzendienst, den ich tue. Da muss ich mein Haus reinigen. Wenn ich Christ bin, dann habe ich keine Talismänner mehr, sondern Glückspfennig. Irgendetwas, was ich mir an meinen Scheibenwänden, an meinen Innenspiegel hänge, was mich ja bewahrt vor irgendwelchen Dingen. Irgendwelche Amulette, wo irgendwelche Heilige drauf sind, Heilige Christophorus und sonst irgendwas. Und auch wenn es die Mama und Großmutter und Urgroßmutter schon getragen hat, bringt nichts. Keine Voodoo-Schlüsselanhänger. Auch keine Buddha-Statue, nicht, die man sich noch einstellt, nicht, weil da ist ja so nett, ist, wenn man so einen dicken, alten, dicken Herrn da auf dem Altar auf der Kommode steht, hat halt nicht. Das ist Götzendienst, das gehört nicht von Christen dazu. Das muss weg. Auch keine Ziehaugen, nicht, oder wenn man Bergsteiger ist, nicht, irgendwelche heidnischen Brücken, die man auf den Bergen zu machen, nicht, oder irgendwelche Berggötter anzuführen, halt nicht. Und das sind keine Sachen von alten Zeiten. das ist heute ganz en vogue. Es kommt überall auf uns zu. Wir haben ein Neuheitentum, was vor 100 Jahren noch undenkbar war. Aber das kommt in großer brachialer Gewalt wieder. Immer wieder diese Fremdenüberzeugung, diese Fremdeglauben. Was wir schon Leute gelebt haben, die Hexen sind halt nicht, die mir das erzählt haben, die noch in Dinge gefangen sind halt nicht. Da hat ein Christ nichts mit zu tun. Jemand, der klar mit Jesus geht, der wird sofort in Konflikt damit kommen. Sofort in Konflikt. Wie bei Gideon hier. Du musst das eigene Haus reinigen. Jesus und funktioniert nicht. Jesus und heißt, du bist den Größten, mit dem funktioniert das. Ich habe einen guten Bekannten, einen guten Freund. Dr. Eske, bitte. Die Nöte, mit dem habe ich aus diesem bestimmten Land kein Problem mit meinem Glauben nicht. Weil er gesagt hat, neben meinen 300 Millionen Götter, die hatte der, da kann ich deinen Jesus auch noch nicht machen. Er schickte sogar seine Kinder auf eine christliche Schule, nicht? Aber da guckt alles so ein bisschen aus, was gerade passt. Jesus und, das ist Egoismus. Jesus allein. Jesus allein. Der dreieinige Gott. Das ist Christentum. Und wenn irgendetwas anderes ist, dann muss man das reinigen. Ansonsten gibt es Riesenprobleme. Gideon. Reinigt man alles richtig am Ende seines Lebens, passiert was ganz Furchtbares. Als er die Midianiter besiegt hat, sagt er zu Gideon, gib mir ein bisschen was von ihrem Gold. Und dann bastelt er aus dem Gold den eigenen Götzen und lässt Israel anbeten. Er sagt die Bibel, das wurde seinem Haus zum Fallstück. Das wurde seinem Haus zum Fallstück. Davon sind wir nicht gefeit, auch die Kirche nicht. Auch die Kirche fällt immer wieder in diese Dinge, in der Reformation nicht. Großteil der Reformation hat zu tun mit der Reinigung des Hauses, des eigenen Hauses. Martin Luther wollte keine eigene Kirche gründen. Der wollte das reformieren, was falsch war, gerade mit dem Götzendienst. Mit der ganzen Religionanbetung, die damals gelaufen ist, die Heiligenanbetung, die beteten nicht zu Jesus Christus, die beteten zu irgendwelchen Leuten, die auch Christen waren und auch aufgrund der Vereinigung, die guckten irgendwelche vermeintlichen Gebeine von denen an und dachten, wenn ich die angucke, dann habe ich Erlösung und viele Feuer. Das ist Götzendienst. Wenn Sie sagen, was soll das denn über solche Dinge, müssen Sie doch hier immer die nicht predigen. Das sind doch Dinge, die sind uns doch alle ganz knapp. Warum schärfen Sie uns das heute Morgen so rein? Und ich habe das zu Beginn gesagt. Einmal ist in unserer Gesellschaft etwas profitiert worden, uns das erzählt wird nicht. Diese abrahamitische Ökumene, die uns jetzt verkauft wird nicht. Wir haben ja alle einen Gott. Die Muslime, die Juden und die Christen. Und wir können doch zusammen. Nein, wir müssen jetzt auch zusammen. Gerade wenn so furchtbare Dinge passieren wie Paris, dann müssen wir doch jetzt in der Öffentlichkeit nicht passieren, Vater. Und wir, wenn da jetzt einer noch eine Art seiner Religion sein Glauben steht, nicht, der ist ein Extremist, wie diese Leute, die da von Al-Qaida und von IS kommen. Wenn ich dann auch wieder sage, meine Güte, was lassen aber die wissen das noch? Und es hat ehemaliger Pastor Jens Matschmann, ich stehe nicht an, das hier zu sagen, hat in einem Artikel, einem Leitartikel einer Zeitschrift, diesen Monat, ganz schnell, gefordert, dass wir hier in Bremen eines bräuchten. The House of One. Das Haus des Einen. The House of One. Das ist eine Sache, die ist in Berlin losgegangen. Man sagt, wir brauchen ein Gebetshaus für Muslime, Christen und Juden. Der Verein unterschiedliche Gebetsformen. Aber die sollen zusammentreffen, die sollen zusammen dann lernen, miteinander leben. House of One, Haus heißt Haus des Einen. Das ist das Pastor Deutschland von dieser Kanzel. Immer wieder in den 20 Jahren gesegneten Dienstes, die er getan hat, immer wieder genauso klar verurteilt wie ich. Das fordert er jetzt aus welchen Gründen auch immer ein. Da können Sie darüber spekulieren, ich bin mit daran nicht beteiligt, halt nicht. Aber eins muss ich machen. Und das von dem ehemaligen Hirten dieser Gemeinde gesagt wird, wir brauchen so ein House of One im Leben, sage ich. Das ist das Allerletzte, was wir brauchen. Wir brauchen klare Verkündigung von Jesus Christus. Und immer wieder klar zu sagen, halt nicht, es gibt nur einen wahren Gott. Wir können keine Gemeinsamkeit mit dem Islam haben. Das heißt nicht, das sage ich auch in aller Klarheit, dass wir nicht den Muslimen in Liebe und Nähe begegnet haben. Das ist ganz wichtig. Gott unterscheidet zwischen der Sünde und dem Sünder. Sünde und Sünder sind Unterschiede. Das absolute Nein zur Sünde, aber das Ja zum Sünder. Wir haben den Menschen muslimischen Glaubens in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Wenn die verfolgt werden, dann haben wir uns vor, sie zu stellen. Das ist unsere Aufgabe als Christen, da nicht missverstanden zu werden. Das ist unsere Aufgabe, den wirklichen Nächstenliebe zu begegnen. Aber als falscher Lehrer müssen wir genauso klar hinstellen und sagen, das geht nicht. Und wenn die KD fordert, nein, wir müssen das zusammen machen, es gibt Land auf, Land ab, bei den Landeskirchen gemeinsame Gottesdienstentwürfe für Schuleröffnungen nicht, da beten dann eben der Pfarrer und der Imam und der Katholik alle zusammen. darf nicht sein, davon müssen wir uns reinigen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, das habe ich auch, das ist nicht nur ein Problem mit Bremen, auch in meiner alten Gemeinde im Kirchenkreis Siegen war es so, da sammelten die im Kirchenkreis Siegen Kollekten ein für Arbeit in der Moschee in Siegen. Da habe ich gegen gekämpft und es hat Widerstände gegeben. Aber das darf nicht sein. Das ist Götzendienst. Und da müssen wir klar bleiben. Ich weiß, dass das manchmal schwer ist, das hinzukriegen, zu sagen, das Nein zum Islam und diese Vermischung mit dem Christentum, aber das Ja zu Menschen anderen Glaubens. Aber trotzdem müssen wir an dieser Stelle ganz klar sein. Wir dürfen uns nicht vereinnahmen lassen und sagen, so nach dem Motto, wenn ihr für die Menschen seid, müsst ihr auch für die Religion sein. Nein, da müssen wir klar sein. Es gibt nur einen Gott. Und wenn diese Dinge in unserem Haus auftreten, dann müssen wir sie reinigen. Ob das in unserer Kirche ist, in unserer Gemeinde oder auch in unserem persönlichen Leben. Und drittens, die Angst bei der Reinigung. Ja, das ist nicht einfach. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Dieser Gideon, dieser große Richter, der hat Schiss. Der hat Angst, es zu tun. Er kann es nicht bei Tage, er hat Angst vor seines Vaters Haus. Und er hat Angst vor den Menschen, die da in Hofmann dieser Stadt wohnen. Er hat Angst, diesen klaren Schritt mit Jesus zu gehen. Diesen klaren Schritt mit Gott zu gehen. Und das ist ja Jesus, der hier spricht. Er hat Angst davor. Genau dieselbe Angst, die Petrus hat. Als er da steht und von der Marke fragt, gehörst du dazu? Nicht? Ist auf einmal bei das Christentum gesetzt, der nicht nach dem Wort zu Jesus gehört, stand der Todesstrafe nicht. Da verleugnet er. Das gehört mir dazu. Es ist nicht einfach, wenn man sich hinstellt und ganz klar sagt, ich gehöre zu diesem einen Gott. Und er allein ist Gott. Da fängt es Herz an zu bohren. Weil das ja Konsequenzen in dieser Welt hat, nicht? Vielleicht habe ich berufliche Nachteile dadurch. Vielleicht mache ich dann keine politische Karriere mehr. Vielleicht geht es in der Kirche dann nicht weiter. Was sollen meine Kinder denken? Der müsste eben in der Kirche auferlebe ich das nicht. Der darf sagen, ja, mein Sohn, der hat jetzt das und das gemacht, hat nicht. Meine Tochter, die hat jetzt ein Muslim. Muss ich denn da auch mitmachen, wenn wir uns einladen, nicht zu ihrem Superfest und all diesen Blödsinn? Nein, da müssen wir ganz sauber bleiben. Natürlich hat man da Angst. Aber glaubt mir, die Angst vor der Welt, wir haben uns nicht dazu bringen, dass wir die Furcht des Herrn lassen. Das ist wichtig. Und da muss man eben auch Schritte machen. Wie hier Gideon. Schnitte, und ich sage das ganz bewusst, der Name Gideon heißt Hacker. Hacker. Ja? Da ist nicht so ein bisschen, so nach dem Motto, ich hänge mal ein Betttuch drüber über die Aschere. Dann ist man nicht gesehen, dann habe ich dann meinen Protest ausgedrückt, halt nicht. Und ich mache mal heimlich nachts ein Graffiti drauf. Gott sagt, umhauen, verbrennen, hacken, Schnitte ziehen. Ja, das ist schief verdammt. Ja, hat man Angst und denkt es jetzt vielleicht an Situationen, wo sie gefordert sind. Aber das fordere ich nicht. Das fordert unser Herr und Gott. Wir sollen dort die Schritte ziehen. Auch in einem Vaterland, wo die Bundeskanzlerin erklärt, so mit einem Strich nicht, dieses falsche Dinge zu gehören, die Bundespräsidenten Ulf gesagt hat, recht, der Islam gehört zu Deutschland. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Muslime hier leben, ja, absolut. Aber der Islam hat nichts zu tun mit dem Gott, von dem es in der Präambel und im Grundgesetz des Heils, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, vom Willen des Elterns, Gleichberechtigung, mit dem Verantwortung, da gibt uns dieses Grundgesetz. Dieser Gott, der da gemeint ist, das ist jedem, der noch ein bisschen historisch anlangt, ist der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ist nicht Allah. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich weiß, dass, wenn ich da jetzt hingehe und das klar sage, dass das Widerstände gibt. Und das, wenn ich euch das so deutlich mitgebe, dass die auch mit Widerständen zu tun haben werden. Im Beruf. In der Nachbarschaft, in der Familie. Aber das ist das, was Gott von uns möchte. Da müssen wir uns entscheiden. Da stehen wir als Christen am Scheideweg. Angst in der Welt oder Furcht des Herrn. In der Welt habt ihr Angst, das weiß der Jesus Christus. Aber seid getrost, ich habe die Welt erlöst. Lasst euch nicht von der Welt Angst machen. Nicht von irgendwelchen Politikern, nicht von irgendwelchen Pfarrern und Pastoren, die erzählen, neben diesem Jesus müssen wir andere Götzen sitzen. Nein, habt keine Angst. Sondern wenn ihr das klar verstanden habt, nicht weil ich euch dazu aufgefordert habe, sondern weil es die Schrift sagt, bitte lest das nach, forscht das nach. Nicht? Wenn ihr jetzt denkt, hat er wirklich recht, dann passt das. Wenn das die Schrift dann klar sagt, dann möchte ich euch Mut dazu machen, weil ich geht klar den Weg mit Jesus. Furcht des Herrn, ja, Angst vor der Welt, nein, nicht. Aber die Angst vor der Welt haben, das sagt diese Geschichte eben auch ganz deutlich. Ein viertes, der Angriff wegen der Reinigung. Trotz der Angst, aus dem Befehl Gottes, zieht dann, geht ihr durch. Und dann kommen die Angriffe. Die Angst ist wiederum begründet. arbeitet sich auf einmal die Gesellschaft zusammen und sagt, wir können nicht mehr zu uns hin, bringen wir um. Und das passiert. Das passiert, wenn du klar für Jesus einstehst. Wenn du diesen Namen groß machst und sagst, diesen Namen allein wir. Und hinter diesem Namen gibt es keine anderen Namen, gibt es keine anderen Götter, dann bist du eingegriffen. Solange du bereit bist, diesen Synkretismus der Welt mitzumachen, hast du Ruhe. Gar kein Thema, nicht? Wenn der eine an sein Fußballgott glaubt, der andere an sein Geldgott glaubt, der andere glaubt an Allah, der andere eben an irgendwelche egoistischen Götter halt nicht, dann kannst du eben auch an deinen Gott der Bibel glauben. Aber wer, wenn es doch geht, wenn du sagst, nur Jesus allein und nicht mehr diese anderen Dinge, dann bist du angegriffen. Als Luther gesagt hat, ja, der hat ja nur gesagt, Jesus, Jesus, Jesus halt nicht. Und sagt man mit dem Lied, ich sage, das heißt, das ist dürfte nicht, oder dieser Glaube, der Platz, das dürfte nicht, halt nicht. Das immer wieder ständig in den Geburts, das wollen wir nicht vergessen, dieser ganze religiöse Dreck und Kult, der ist heute noch in der katholischen Kirche verbreitet, halt nicht. Auch da muss man sagen, da können wir nicht mitmachen, halt nicht. Auch da muss man Nein zu haben, nicht mit dem, was vermischt wird. In der katholischen Kirche viele gläubige Leute, die haben Probleme mit haben. Aber das, was da die Lehre der katholischen Kirche so ganz groß ist, zu denken halt, wenn ich den Segen höre vom Platz, wo wir etwa nicht, ob das Radio, Fernsehen oder am Petersplatz halt nicht, habe ich vollständig alles meiner Sünden. Nur weil ein Mensch was spricht, sondern das ist Irrsinn. Genauso wie was es sich in Aachen abläuft, wenn wir alle 7 Jahre ihre Wallfahrtsgeschichten haben, nicht wenn dann das Geld Marias, die wird dann Jesus, das Land von Jesus ausgestellt wird, nicht das Buch mal an, hast du Ablass meiner Sünden. Das ist falsch. Aber sag was dagegen. Dann störst du den ökumenischen Frieden, das gute Name miteinander mit den katholischen Geschwistern. Wenn du dich gegen die Dinge stellst, die neben Jesus gestellt werden, die anderen Götzen, kriegst du Probleme. Paul Schneider, eins meiner Vorbilder als Pfarrer, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg totgeschlagen worden ist im Buchenwald. Das war eine Erdung 1934 gewesen, hat da einen Jungen beerdigt, den er konfirmiert hatte, hat eine Trauerpredigt gehalten, hat eine Trauerpredigt. Und dann in der NS-Kreisleiter ans Grab und sagt, dieser Junge ist jetzt im Sturmhaus der Selbstheilmodi. Nicht? Und die Neuheit und die Dreck daher. Dann geht Paul Schneider und sagt, das gibt es nicht. Ein Sturmhaus der Selbst, das ist Quatsch, das ist Heidentum. Gott ist hier in den Friedhof und hält dem entgegen, dass das falsch ist. Am nächsten Tag wurde Paul Schneider verhaftet. Und dann ging sein ganzer Leidensweg los. Weil er sich mit Jesus eingestanden hat. Wir haben es noch sehr bequem, liebe Brüder und Schwestern. Das möchte ich ganz deutlich noch mit unserem Vaterland zu zeigen. Wir könnten auch dafür einstehen. Wir würden uns ein bisschen schneiden, ein bisschen mehr mit dem Zweck, den wir jetzt alle Geburtstagsfeiern einladen. Aber uns geht es nicht wie anders um der Welt. Und wenn wir dazu stehen, ob das im Irak ist, in Teilen, ob das in Syrien ist, ob das ist in Nordnigeria, wo wir ums Leben flüchten müssen. Wo jede Woche oder Kirchen abgesteckt werden. Wo Menschen verbrannt werden, nur weil sie zu Jesus stehen. Und ich stehe trotzdem dazu. Und dann frage ich manchmal, was machen wir eigentlich hier? So westlich dekadent, wie wir manchmal sind, das sage ich durchaus auch zu mir selber. Sagen wir, dass wir dafür einstehen, dass wir das der freien Welt, Gott sei Dank, noch tun dürfen, dass wir das eben auch sagen. Dass wir uns wirklich einfach noch positionieren dürfen. Aber wenn wir es tun, das möchte ich auch wirklich mitgeben, dann wird es nicht anders sein über Gideon, nicht anders sein über Luther, nicht anders über Paul Schneider. Dann gibt es Widerstände, aber die gehören auch zum lebendigen Christsein mit dazu. Christen, der keine Angriffe und Widerstände erlebt, ich sage das immer wieder, der ist wie ein Spielermann in der Bundesliga mit 30 Tore pro Saison schießt. Wenn du das schaffst, wenn du wirklich ein guter, torgefährlicher Mann bist, dann bist du auch wirklich spezieller gefault. Du musst nicht jeder Verteidiger verhüten. Da gibt es immer zwischen die Beine. Und so ist es als Christ. Wenn du klar für Jesus einstehst, dann gibt es geistlich gesehen auch die Beine. Gar keine Frage. Die Angriffe gehören mit dazu. Und wenn das nicht mehr ist, dann stimmt das mit deinem Christsein nicht. Ich sage das ganz deutlich. Wenn du Stürmer in der Bundesliga bist und spielst 34 Spieltage durch und bist nicht einmal gefault worden, dann deshalb, weil du ins Tor warst. Nicht mal da keine fußballerische Kraft ist. Und wenn du als Christ keine Angriffe bekommst, keine Widerstände in der Welt, dann weißt du, dass du die Handbremse ganz stark angezogen hast. Die Angriffe, wenn du Reinigung betreibst von den falschen Götzen, gehören mit dazu. Aber genauso gehört auch die Hilfe bei der Reinigung dazu. Nicht? Ich habe Angst, das sagt ihr ganz deutlich, ich habe Angst vor den Menschen in dieser Stadt. Ich habe Angst vor meinem Vaters Haus. Jetzt kommen die Menschen und Angst ist berechtigt, die kommen und sagen, wir wollen ihn umbringen. Auf einmal kommt Hilfe von der Seite, wo es nicht zu erwarten hat. Jetzt stellt sich sein Vater vor, den dessen der Zähler umgebracht hat, nicht mehr kaputt geschlagen hat, den er zahlt hat. Der stellt sich hin und nimmt der Weimarer Partei und sagt, ich gehe für ihn ein. So nicht. Sollte das so sein, nicht, dass sie das wollten. Und seitdem ihr mit diesem Wahl eingerichtet habt, nicht, dann werde ich auch euch alle zu einer Verantwortung ziehen. Dann kommt auf einmal Hilfe von einer Seite, wo man es nicht erwartet hat. Ja, die Angriffe kommen, aber das darf ich euch auch sagen. Wenn ihr klar für Jesus eintritt, wenn ihr ganz klare Sachen mit unserem Heiland macht, nicht eine Menge Reinigung betreibt, kommen die Angriffe. Aber ihr werdet erleben, wie ihr auch Hilfe bekommt. Manchmal von ganz anderer Seite, wo man es gar nicht erwartet. Luther habe ich eben mehrfach zitiert mit diesen verschiedenen Geschichten. Der Mann in dessen Land, der Kurfürst Friedrich der Weise, hatte die größte Reliquiensammlung nördlich der Alpen. Er hatte eine Reliquiensammlung, die hatte fast 20.000 Stücke. Da waren so Sachen drin wie ein Stück vom Kreuz Jesu, vermeintlich ein Stück aus der Dornenkrone, so ein Dorn aus der Dornenkrone. Da waren viele Schimmel mit der Muttermilch, Marias und alles so ein Quatsch nicht. Und er hatte viel Geld dafür bezahlt, diese Reliquiensammlung zusammenzustellen. Er nahm ja, machte er die auf. Und es war nach päpstlichem Segen so, für die Reliquiensammlung Friedrich des Weißen sah, bekam 2 Millionen Ablass, 2 Millionen Jahre Ablass und ein Fegefeuer. Der verdiente richtig Geld, die Leute mussten richtig bezahlen, wenn sie seine Reliquien einmal im Jahr sahen. So, das wird immer schwierig. Jetzt kommt sein Mann, sein Professor für Theologie und wird man es dann geben, macht ihm quasi sein Geschäftsmodell kaputt und seine schöne Sammlung, mit der er so viel Geld investiert hat. Und was passiert? Gerade dieser Professor Friedrich der Weise, der setzt sich ein, wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte der Baum des Schlechterdings nicht lebensverlassen, meinte ich. Er lässt ihn nicht hier und bringt ihn auf die Fahrt durch und hält seine schützende, mächtige Hand über ihn, obwohl er sich auch gegen seinen falschen Götzendienst gewandt hat. Das ist dann so, wenn man auch der Aberwitz, wie unser Herr und Gott die Geschichte lenkt, wenn wir zu dem treu sind, dann wird er uns auch bewahren. Ja, wir müssen in die Angriffe hineinigen, aber er wird uns auch bewahren. Und darauf dürfen wir Vertrauen halten. Ich habe das selber auch erlebt. Ich will mich jetzt nicht stilisieren, ich bin kein Mensch, der sich von Stein oder irgendwelche anderen Leute so besonders Großes getan hat, aber ich habe auf Kirchenkreis Fragen protestiert. Ich habe Verfahren, Lehrzuchtverfahren, die haben Vater ins Kind, Lehrzuchtverfahren eingefordert, weil ich das klar gesagt habe, dass Allah nicht derselbe Gott ist wie unser Herr und Heiland Jesus Christus. Das muss man sich mal vorstellen. Aber auch da habe ich erlebt, wo mir Leute beigesprungen sind. Von denen ich es nicht erwartet hatte, ich habe mit einem jemanden, wo jetzt aus der Gemeinde, durch den Kirche die Gemeinde verlassen, treuer Christ, aber wir haben uns über eine Sache verstritten, weil das war auch nicht gut, war nicht. Aber diese Sache war nicht. Da ist der aufgeschlagen, ganz nach vorne gegangen, nicht, und da hat der sich mit mich nämlich eingesetzt, halt nicht, wo ich Gott heute noch verdankbar bin. Wir bekommen auch die Hilfe, wenn wir klar mit Jesus gehen, wenn wir für ihn einstehen, wenn wir für die Reinigung der Götter gegen den Weg der Götzen einstehen, dann werden wir es erleben, wie wir auch Hilfe bekommen, genau wie hier eben im Video. Und das ist eben auch so ein Bild nochmal, dass der Vater eintritt, nicht? Und damit möchte ich schließen. Selbst wenn wir für den Moment alleine sind, kein Mensch da ist, nicht? Dann möchte ich das aus dieser Geschichte mitnehmen. Einer ist immer da und steht uns zur Seite, wenn wir für seinen Namen einstehen. Das ist der Vater. Das ist der lebendige Gott, nicht? Er ist auf unserer Seite. Und wenn Gott für uns ist, dann lässt sich niemand in uns sein. Und deshalb möchte ich euch einen Mut machen, halt nicht? Gerade in diesen Zeiten, wo unsere Position in der klaren Nachfolge Jesu, in der alleinigen Nachfolge, wo der allein der Weg und die Wahrheit ist, angefochten wird, klar für ihn einzustehen. Reinigt euch von allem, was falsch ist von eurem Leben, wo falsche Götter und Götzen sind. Und tretet immer wieder allein zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus ein. 5 Punkte, der Befehl zur Reinigung. Die Reinigung des eigenen Hauses. Die Angst bei der Reinigung. Der Angriff wegen der Reinigung und die Hilfe bei der Reinigung. Möge unser Herr Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der Bewahrung unserer Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.